Genau, dann können wir auch gleich loslegen. Ich will auch gar nicht so viele Worte zu Anfang verlieren. An meiner Stelle wollte eigentlich heute Philipp Kania stehen. Vielen Hammer und Hammerinnen wird er ein Begriff sein. Moderator von Radio Lippewelle. Es hat ihn leider kurzfristig erwischt. Ich werde das Wort nicht aussprechen. Ja. Und somit ist er leider heute Abend ausgefallen. Ja, aber ich sag mal, das Allerwichtigste ist, Herr Amjad ist hier. Und ich möchte nur kurz Sie erstmal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Schön, dass es auch wirklich ja, eine tolle Zahl ist an Menschen, die heute hier zusammengekommen sind an einem Freitagabend. Ja, das Wetter ist auch noch ganz, ganz schön. Aber ich glaube, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Dieser Tag heute, der 1. Juli, ist ein besonderer Tag. Wir haben ihn nicht zufällig gewählt, sondern es ist der Tag gegen antimuslimischen Rassismus, der jährlich seit 2009 stattfindet. Und zwar geht er auf einen sehr dramatischen und traurigen Anlass zurück. Eine junge Ägypterin, Marwa el-Shabini, wurde brutal ermordet im Rahmen einer Gerichtsverhandlung, zu der sie als Zeugin geladen war, weil der Angeklagte sie und ihren Sohn schwer rassistisch beleidigt hatte. Und ja, es konnte trotzdem dazu kommen, dass sie im Gerichtssaal von dem Angeklagten angegriffen wurde, erstochen wurde. Und ihr Mann wollte ihr zu Hilfe eilen. Und ja, er ist dann noch dazu als Verdächtiger. Also es wurde angenommen, dass er der Angreifer ist, der wurde überwältigt. Also das Ganze war wirklich ganz, ganz dramatisch. Hat in Dresden, in der Nähe von Dresden stattgefunden. Und das war natürlich schon eine ganz, ganz schlimme Tat. Und was aber nochmal weiter dramatisch war, dass im Prinzip im Anschluss an diese Tat kaum darüber berichtet wurde. Also es ist wenig in die Öffentlichkeit gekommen. Es hat keine Aufarbeitung dieser rassistisch motivierten Tat gegeben und erst Jahre später, kann man sagen, ist darüber berichtet worden und dieser Tag gegen antimuslimischen Rassismus ist ins Leben gerufen worden. Jetzt haben wir natürlich nicht nur ein Problem mit antimuslimischem Rassismus, auch Rassismus ist nach wie vor ein Thema in unserer Gesellschaft, für das weiter sensibilisiert werden muss, weiter müssen die Augen geöffnet werden, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil, wenn einige wenige nicht in einer menschenwürdigen Welt leben können, dann kann es keiner. Und ich freue mich sehr, dass Mohammed Amjad heute Abend bei uns ist. In Frankfurt geboren, Politikwissenschaften studiert in Kairo und Berlin, genau. Als Journalist tätig, aber noch viel wichtiger als Autor, hat bereits 2017 sein erstes Buch veröffentlicht, Unter Weißen, hat schon sehr viel Aufsehen erregt. Und das zweite, Der weiße Fleck, daraus wird er uns heute vorlesen, mit uns ins Gespräch kommen. Daher auch die Bitte und der Wunsch, dass Sie sich als Publikum auch gerne hier einbringen, Fragen stellen und sich auch einfach trauen. Wir würden gerne, wenn das für Sie in Ordnung ist, auch mal ein Foto von hinten vom Publikum machen und das auch gerne veröffentlichen. Ist da irgendjemand nicht mit einverstanden? Also sollen keine Gesichter zu sehen sein vom Publikum, nur von Herrn Amjad ist das okay. Ansonsten würde ich einfach bitten, sich kurz zu melden und dann werden wir das irgendwie auf dem Foto dann unkenntlich machen oder, ne, Yannick, denke, das geht, oder? Okay, gut, ja dann. Den Hinterkopf verpixeln. Ja, vielleicht so ein ich bin einverstanden. Smiley drauf. Smiley drauf, sehr gut. Okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Herzlich willkommen, Herr Amjad. Schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.